Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Heute im Gottesdienst geht es speziell um alte Leute. Ist ja logisch, dass man im Altenheim nicht über Kinder predigt. Ich würde ganz gerne jetzt mal fragen, wer ist denn hier der Älteste und wer der Jüngste? Also wer der Jüngste oder die Jüngste ist, da brauche ich mich ja nicht groß umzugucken, das wissen wir ja. Wer ist der oder die Älteste? Die Frau, die 39, die wird 100. Ja, aber die ist heute nicht hier. Ja, die hier sind. Frau Beins, wann haben Sie Geburtstag? Wie alt sind Sie jetzt? Dass man nicht wüsste. Weiß ich das mal nicht. So alt, dass man es schon nicht mehr weiß. Das kommt auch vor. Nein, Frau Bas oder Frau Beins? Frau Beins, ja. Ungefähr bin ich die Älteste. Also ungefähr? Am 30. Oktober Geburtstag und mit 16 geboren. 16 geboren. 96, ne? 96. Bietet jemand mehr? Nee. So. Ich bin auch 96. Ja, die beiden sind beide. Ihr seht ja so rüstig noch aus. 96. Also, und wenn wir die Ruth jetzt mal rausnehmen, dann bin ich der Jüngste. Ruth zählt ja noch nicht. Ruth ist ja noch nicht so weit. Also, ich biete 63. Und dann... Der Jüngste hier von euch, Heimbewohnern? Nee, nicht, wer jünger ist. Oh ja, also 10 Jahre. Frau Wilner, wie alt sind Sie? 70. Ah, dann haben wir hier das Küken. Also. Ich bin das Küken. Das Küken, ja. Also noch 7 Jahre, dann wohne ich auch hier, ja. Kann man ja nicht so wissen. Wenn man sich heute so umschaut, dann kann man schnell den Eindruck haben, dass in dieser Welt die Alten nicht mehr zählen. Ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn in der Arbeitswelt kommen die Alten nicht mehr vor, es sei denn, man arbeitet in einem Altenheim. Vielleicht kommen sie ab und zu noch in der Werbung vor, denn alten Leuten kann man ja auch manchmal was verkaufen, und wenn es ein Rollstuhl ist... Natürlich auch noch bei den Werbefahrten, bei den Kaffeefahrten, da kann man die Alten so richtig über den Tisch ziehen. Aber sonst ist im Leben doch Jugendlichkeit und Dynamik gefragt. Doch kein Rollstuhl, keine Gehhilfe. Alte Menschen stehen öfters nur am Rand. Bei mir fängt das auch so an. Sie fühlen sich abgeschrieben. Man traut ihnen nicht mehr viel zu und man denkt, naja, die haben ihr Leben ja schon gelebt. Was haben die denn noch vom Leben zu erwarten? Sie können doch kaum mithalten, die blicken noch kaum mehr durch. Und wenn man sich dann mit den Alten unterhält, dann schwärmen sie doch nur über die vergangenen Tage und jammern über die Gegenwart, befürchten Schlimmes für die Zukunft und lamentieren über ihre Krankheiten. Manchmal ist es so. Es kann aber auch ganz anders sein. Und es ist zum Glück auch oft so. Alte, ausgereifte Menschen kann das Kostbarste sein, was die Gesellschaft zu bieten hat. Und das sage ich sicherlich auch aus dem Grunde, weil ich jeden Tag auch ein Stück älter werde und mich zu dieser kostbaren Gesellschaft zähle. Jeden Tag werden wir ein Stück älter. Jeden Tag. In der Bibel, da gibt es auch zahlreiche Geschichten, in denen alte Menschen nicht nur irgendeine Rolle, nicht nur eine Nebenrolle, sondern sogar die Hauptrolle spielen. Denken wir mal an, wer könnte es sein? Abraham und Sarah. Die fingen tatsächlich erst an, mit 80 Jahren Karriere zu machen. Mit 80 Jahren ging es erst los bei denen, wo wir uns schon aufs Bettchen legen und gar nicht mehr aufstehen wollen. Da ging es erst richtig rund mit den beiden. Aber über die will ich heute nicht sprechen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, auch von zwei alten Herrschaften aus dem Neuen Testament, Simeon und Hanna, die beiden. Zwei alte Menschen voller Erwartung, voller Klarheit und voller Dankbarkeit. Und wir finden den Bibeltext in Lukas 2, die Verse 22 bis 28. Für Josef und Maria kam der Tag der vom Gesetz des Moses vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten Jesus nach Jerusalem hinauf in den Tempel, um ihn dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Tuchteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem wohnte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als er die Eltern Jesu sah, erfüllte es sich, was nach dem Gesetz üblich war. Simeon nahm das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen, aber auch, dass viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Und dann sagt er noch zu Maria: Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie herzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Schön, dass heute zwei alte Menschen im Mittelpunkt meiner Predigt stehen. Wenn Menschen zu dem geworden sind, was sie sein sollten, wenn Menschen gereift sind, wozu sie Gott berufen hat, dann strahlen sie im Alter etwas Besonderes aus. So auch bei Simeon und Hanna. Zwei alte Menschen, die ich persönlich sehr bewundere. Sie stehen nicht am Rand des Geschehens. Sie stehen vielleicht am Rand der Weihnachtsgeschichte, denn das ist vielleicht noch so ein Stück Weihnachtsgeschichte heute. Aber in unserer Predigt stehen sie im Mittelpunkt. Die Bibel stellt sie in die Mitte, und zwar zu Recht. Die beiden hatten was. Die beiden alten Leute hatten was. Über die wird nicht gesagt, naja, die sind schon so ein bisschen durcheinander. Nein, sie hatten eine Erwartung im Herzen, eine Klarheit im Geist und ein Lob auf den Lippen. Das ist wunderbar. Und in dieser Dreiteilung möchte ich fortfahren. Eine Erwartung im Herzen. Das, was wir Menschen brauchen in jungen und in alten Tagen, ist eine Erwartung im Herzen. Die Zeiten von damals haben sich nicht geändert. Sie waren sicherlich schwieriger als heute. Aber dennoch, auch wenn die beiden Leute so alt waren, sie hatten eine Erwartung im Herzen. Simeon rechnete mit seinem baldigen Tod und Hanna war entweder 84 Jahre alt oder sie war schon 84 Jahre Witwe. Der Urtext lässt beide Deutungen zu. Das weiß man nicht so genau, aber das spielt hier auch keine Rolle. Sie konnten, wie wir auch, nicht mehr erwarten, dass sie jünger und gesünder würden, dass die Kraft zunimmt und dass es bessere Zeiten, dass es angenehmere Zeiten oder dass es eine neue Regierung gibt, die alles besser macht. Wir nehmen ja wohl nicht mehr an, dass wir jünger werden. Wir werden nun einmal älter und wie mein Opa immer so schön sagte, wir werden auch klappriger. Ja. Ja, das fängt mit einem Zahn an und hört mit einer Gehhilfe auf. Und deshalb freue ich mich immer, wenn so viele kommen. Und heute kann man sich ja fast besonders freuen, weil bis auf den letzten Platz alles besetzt ist. Aber dass Gott Neues bereitet hat, darauf lebten die beiden alten Leute Simeon und Hanna hin. Das war für sie wichtig. Sie werden mit Gott noch etwas erleben. Das war gewiss. Und Gott hat mit ihnen, er nahm sie ihnen noch was vor. Das war auch gewiss. Und auch gewiss darf sein, dass Gott mit der Welt und auch mit euch und auch mit mir noch was vorhat. Darüber können wir überzeugt sein. Bei Gott kommt die Erlösung. Von Gott kommt die Befreiung. Und das hat diese beiden alten Menschen begeistert. Sie erwarteten das Kommen Jesu. Sein erstes Kommen. Nun kann man mit Recht sagen, gut, das ist vorbei. Aber erwarten wir nicht auch das Kommen Jesu? Das zweite Kommen, sein Wiederkommen? Wenn wir es nicht mehr hier erleben, dann, wenn wir bei ihm sind. Aber wissen wir denn, ob wir es nicht hier noch zu Lebzeiten erleben? Und das wird globale, das wird riesige Auswirkungen haben. Vielleicht habt ihr im Radio gehört, was da jetzt zurzeit in Amerika los ist, dass da ein Hurrikan kommt, also ein Wirbelwind. Man muss sich das mal vorstellen, der ist größer als Europa. Größer als Europa. Kann man sich nicht im Gedanken vorstellen. Aber wir können uns vorstellen, dass die Welt wieder neu wird. Und wenn Jesus zu unseren Lebzeiten wiederkommen sollte, dann ist der Hurrikan in Amerika nur ein kleiner Klacks. Und dann wird alles wunderbar, dann wird alles neu. Was es jetzt an Wunderbaren gibt, das ist gar nicht mehr so interessant. Unsere beiden alten Leute erwarteten Jesus und irgendwann sahen sie ihn, ein Kind von knapp anderthalb Monaten. Erwarten wir auch noch, diesen Jesus zu sehen, den auferstandenen Jesus, dessen Anblick buchstäblich umwerfend ist? Freuen wir uns darauf, ihn einmal zu sehen, entweder hier in dieser Welt oder dann, wenn wir mal vor ihm stehen? Ist deine Perspektive nur, dass du einmal die Augen zumachst und sagst, ja, ich werde ihn sehen? Oder haben wir noch diese Erwartung, dass wir ihn noch sehen zu unseren Lebzeiten? Ich gebe zu, mir ist durch diese Predigt erst wieder diese Erwartung deutlich geworden. Kommt ja nicht häufig vor in dem Tagesgeschehen, auch wenn man Rentner ist. Aber bei Simeon und Hanna, da war das anders. Jeden Tag warteten sie auf den Herrn. Sie waren voller Erwartung und das finde ich so stark. Wir planen ja schon über Jahre hinaus und denken gar nicht mehr daran, dass morgen oder vielleicht zu dieser Stunde schon der Herr wiederkommen kann. Hanna war über ihre Erwartungen zu einer Beterin geworden, die ganz für Gott da war und so ihre Lebensaufgabe gefunden hatte. Tag und Nacht war sie im Tempel. Sie hatte keine Langeweile, das war keine Sinnlosigkeit. Sie war auch nicht verbittert darüber, dass sie ihren Mann nur 7 Jahre hatte. Was sind schon 7 Jahre? Sondern sie hatte ein erfülltes Leben durch eine intensive Gottesbeziehung. Vielleicht lag es ja auch an den Gebeten von Hanna, dass Jesus noch zu ihrer Zeit geboren wurde. Denn die Beter sind es, die Gottes Arm bewegen. In den ersten Gemeinden gab es auch viele betende Witwen. Und ich habe mal nachgelesen, Paulus schreibt im 1. Timotheus 5 darüber, die wurden sogar in ein Verzeichnis als Beterin eingetragen. Die hatten Listen, wo diese alten Witwen drin standen. Und so waren sie nicht in der Gemeinde an den Rand gedrängt, sondern sie waren das Kraftwerk der Gemeinde und wurden umgekehrt natürlich von der Gemeinde auch versorgt. Damals gab es ja keine Sozialversicherung und vor allen Dingen die alten Witwen, die, um die sich keiner mehr kümmerte, die hatten manchmal nicht viel zu essen. Und da hat die Gemeinde für gesorgt, dass sie immer genug auf dem Teller hatten, morgens, mittags und abends. Eine Witwe war damals, so sagte ich schon, nichts. Aber bei Gott und in der Gemeinde Gottes waren sie ungemein wichtig. Simeon und Hanna, sie waren voller Erwartung und, jetzt kommt der zweite Teil, voller Klarheit in ihrem Geist. Und dann erlebten sie den Tag. Da war was los. Ich meine im Tempel, da war ja immer was los. Da kamen einige tausend Leute pro Tag in den Tempel. Das war ja das Heiligtum. Nicht nur aus Israel, sondern von überall kamen sie her. Und da waren auch viele, viele Eltern, die ihre Kinder darbrachten. Die Bibel sagt nicht, wie denn nun die beiden alten Leute den Jesus und Maria und Josef erkannt haben. Das steht da nicht, aber sie wussten es. Das war natürlich der Geist Gottes, der das klar gemacht hat. Die wussten es, da ist er. Was muss das für eine 84-jährige Frau wohl für eine Freude und für so einen alten Mann für eine Freude gewesen sein, plötzlich den Messias zu sehen. Dann zwischen zwei alten Menschen diese junge Familie. Simeon und Hanna sind zu genau der richtigen Zeit an dem richtigen Ort. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempel, das war nicht nur so ein kleines Eckchen, das war ein riesiges Gebiet. Und da kann man also schon mal Leute verpassen. Zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle. Die hatten keinen Kalender, aber die hatten den Geist Gottes. Jetzt war klar, sie wussten, wo sie zu sein hatten und sie erkannten diesen Jesus. Sie konnten keine Bäume mehr ausreißen. Aber sie konnten Maria und Josef im Tempel empfangen und den beiden kostbare Worte Gottes sagen. Und dann der alte Simeon. Stellen wir uns das vor. Zitternd, langen Bart sicherlich, nimmt er dieses Kind in seinen Arm. Seine Augen und sein Herz war angerührt von Gott. Dann konnte er sehen, dass er es mit Jesus zu tun gehabt hat. Er nahm das Kind und mir scheint, das ganze Heil Gottes kam über diesen alten Menschen. Wenn das doch wohl jeder alte und junge Mensch machen würde, diesen Jesus annehmen. Dass man sagen kann, in diesem Jesus, in der Krippe und am Kreuz habe ich das Heil gesehen und empfangen. Nun kann ich in Frieden sterben, sagt er, in Frieden sterben. Während meiner Krebskrankheit habe ich gesehen, wie 3 alte Leute auf meinem Zimmer gestorben sind. Der eine, der wollte noch eine halbe Stunde vor seinem Tod eine Zigarette haben. Und der andere, am Samstagabend, da kam noch sein Sohn, der wollte die Bundesliga-Ergebnisse haben. Lies mir das noch einmal vor. Wer hat denn heute gespielt? Wie hat denn Werder Bremen gespielt? Und vor allen Dingen Wolfsburg. Das sind so letzten Wünsche von Menschen, die sterben, die Jesus nicht sehen wollen. Wenn es mal so weit ist mit mir, dann werde ich doch nicht sagen, ich möchte wissen, wie der VfL Wolfsburg gespielt hat. Erstmal interessiere ich mich nicht für Fußball. Dann soll mir einer was aus der Bibel vorlesen oder ein Lied vorsingen, ein geistliches Lied, aber doch nicht diesen Mist mit Fußball und so weiter. Ja, bei Simeon, er konnte sterben, weil er den Heiland gesehen hat. Jetzt weiß ich, es ist alles in Ordnung, ich kann in Frieden sterben. Wenn wir doch alle diese Klarheit hätten, denn nur in solcher Klarheit können wir sterben. Ist sowas abhängig vom Alter? Ich glaube kaum. Auch junge Menschen finden zu Jesus, bekehren sich und versuchen ein Leben in seiner Gegenwart zu führen. Aber an diesem Jesus, das haben wir deutlich gemerkt, da scheiden sich die Geister. Er wird für Ärger und Aufregung sorgen, aber er wird auch für Frieden und Freude sorgen. Und das ist schon hart, was unser Simeon da sagt. Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen, aber auch, dass viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Und dann sagt er noch zu Maria, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wenn man seinen Sohn am Kreuze sterben sieht, das ist so ein Schwert. Und genau so kam es. Wie viele Fromme hatten sich über Jesus geärgert, hatten ihm widersprochen, ihn und seine Worte nicht ertragen. Aber es gibt auch andere, die am Boden lagen, körperlich, seelisch und geistlich, die man längst abgeschrieben hatte. Und die standen wieder auf, die wurden geheilt und empfingen neues Leben. Kennen wir ja die Heilungsgeschichten im Neuen Testament, wo der wirkliche Jesus gegenwärtig ist, auftritt und wirkt. Da gibt es immer Widerspruch und Zuspruch, Fall und Aufstehen, Ärger und Freude, Rebellion und Hingabe, Abwendung und Hinwendung. Da bleibt nichts, wie es war. Jesus ist keine harmlose Zutat, um etwas religiös abzudecken, sondern an ihm entscheidet sich alles. Simeon sah durch und sah es klar voraus. Wenn alles seinen gewohnten gemächlichen Gang geht in unserem Leben und auch in unserer Kirche, dann ist das nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass Jesus am Wirken ist. Jesus ist das Licht, das leuchtet, sagt Simeon. Licht deckt auf und das kann spannend sein. Manche scheuen aber das Licht, aber Licht schenkt Leben. Auch das ist aufregend, weil sich da Neues entfalten kann und Neues wächst. Nicht nur mit 20, sondern auch noch mit 80. Auch Hanna, die Prophetin, erklärte diese Dinge allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Simeon und Hanna, zwei Menschen mit einer großen Klarheit in ihrem Geist und, der dritte Teil, mit Lob auf den Lippen. Simeon nahm Jesus auf seine Arme und lobte Gott. Wenn wir Gottes Heil angenommen haben, ich könnte auch sagen, wenn wir Jesus in unser Herz genommen haben, dann wird ein Kennzeichen unseres Lebens das Lob sein. Er lobte Gott, das kann man auch so übersetzen. Er redete Gutes zu Gott. Wenn Menschen, besonders alte Menschen, voller Dank, Zufriedenheit und Gotteslob sind, dann ist es etwas ganz Kostbares. Da leuchtet schon so ein Stück Himmel. Es ist ein Unterschied, ob wir klagen, wir haben ja alle Grund dazu im Grunde, oder ob wir Gott loben. Und wenn wir Gott loben, dann üben wir schon ein Stück, was wir im Himmel tun werden. Das ist der Himmel, wenn wir Gott loben. Loben ist immer ein Kennzeichen eines Lebens, das von Gott gefüllt ist. Da kommt Gutes ins Leben hinein, eben Lob, Gotteslob. Simeon und Hanna, sie hatten eine Erwartung im Herzen, eine Klarheit im Geist und Lob auf den Lippen. Dinge, die wir auch brauchen, die wir haben können. Wodurch? Es war nicht der Charakter von Simeon und Hanna. Es lag nicht an der Konstruktion dieser beiden Menschen, an der Funktion im Gehirn, auch nicht an ihrem schönen Leben oder Umstände. Es war der Geist Gottes, der das hervorbrachte. Hanna war Prophetin, sie stand unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Von Simeon heißt es, der Geist war auf ihm. Erwartung, Klarheit und Lob. Diese drei Dinge, die brauchen wir nicht selbst zu produzieren. Die sind nicht vom Alter abhängig. Auch wenn unser Verstand nicht mehr so fit ist und wenn wir manchmal etwas durcheinander machen und die grauen Zellen schon nachlassen. Erwartung, Klarheit und Lob sind Geschenke von oben und Wirkung des Heiligen Geistes, der nicht altersschwach ist, sondern der auch alte Leute immer wieder jung macht. Jesus, das wissen wir, ist nicht mehr auf dieser Erde, aber sein Geist. Und ich freue mich, dass Gottes Geist immer wieder neu Leben erneuern kann, Menschen zur Reife bringen kann. Dieser Geist hat Jesus gezeugt, Johannes den Täufer von Mutterleib an erfüllt und die Jünger kamen auch durch diesen Geist Gottes zu Jesus. Er hat Simeon und Hanna nicht in ihrem Alter allein gelassen, sondern hat in ihrem hohen Alter noch dafür gesorgt, dass sie den Herrn sahen. Wenn du auch ein Leben mit solcher Erwartung, Klarheit und Loben führen willst, dann darfst du auch um diesen Geist bitten. Vielleicht zum ersten Male, vielleicht zum wiederholten Male. Und dann werden wir erleben, dass wir bei Gott nicht am Rande stehen brauchen, sondern dass wir bei Gott immer in seinem Mittelpunkt stehen. Und dazu möge uns Gott die Kraft und die Reife, die Klarheit und das Wissen schenken. Amen.